Naja, die Erfahrung in der Vergangenheit ist, dass je näher es zur Wahl geht, umso geschlossener dann die beiden Unionsparteien sind, auch wenn es in Sachen Steuerpolitik ja nach wie vor auch Differenzen zwischen beiden Parteien gibt. Aber man weiß, wenn man jetzt sich eine Kakophonie leisten würde, das würde die Wahlaussichten doch erheblich verschlechtern. Deswegen glaube ich, dass jetzt die Tatsache, dass zwei Ministerpräsidenten, nämlich Oettinger und Böhmer, kritische Bemerkungen gemacht haben zur Steuerpolitik, das wird vermutlich doch jetzt das Einzige bleiben. Aber gerade dass Böhmer und Oettinger der Kanzlerin so in die Quere geschossen sind, was hat das für Ursachen gehabt? Naja, vielleicht sind sie auch weniger gefragt worden, als sie gefragt worden sein wollten. Außerdem wiederum, Böhmer hat eine andere Position, als sie Oettinger hat. Der Oettinger wollte ja Teile erhöhen und Teile wiederum speziell für die Gastwirtschaften dann erleichtern. Also beide haben nicht an einem Strang inhaltlich gezogen. Ja gut, sie wollten auch zeigen, dass für die Zeit nach der Wahl möglicherweise andere Positionen sinnvoll sind. Aber sie sind im Grunde genommen Einzelgänger geblieben. Es gab ja noch Otto Bernhard aus Schleswig-Holstein, den finanzpolitischen Sprecher, der sich auch ähnlich geäußert hat. Aber ich sage voraus, dass die nächsten Monate, wir haben ja unter 100 Tagen bis zur Wahl, dass da keine großen Dissonanzen mehr jetzt zwischen den Unionsparteien kommen. Nichtsdestotrotz, die beiden haben ja nicht nur dafür gesorgt, dass die Debatte in der Öffentlichkeit mit Verwunderung wahrgenommen wurde, sondern sie haben sich ja möglicherweise auch innerhalb der Partei selbst geschadet. Ja, das stimmt sicher, aber bei Böhmer muss man sagen, er sieht sich so unabhängig, dass ihm das wahrscheinlich relativ egal ist. Was anders ist bei Oettinger, der will natürlich eher als der wirtschaftsliberale Mann gelten, der also auch rechtzeitig gewarnt hat, aber das muss man sehen. Also Wahlkampf schon im eigenen Land. Ja, sozusagen. Selbst Seehofer fand heute nur lobende Worte für die Kanzlerin. Welche Rolle spielt denn Angela Merkel überhaupt im Wahlkampf? Naja, wir werden feststellen, das wird einen Wahlkampf geben, wie früher auch schon mal vergleichbar. Der heißt nur diesmal, auf die Kanzlerin kommt es an. Und in der Tat, da hat ja Merkel als Person weitaus bessere Umfragewerte als die eigene Partei. Und damit ist sie natürlich schon ein Zugpferd, weil sie am ehesten in der Lage ist, auch solche Wählerschichten auszuschöpfen, die eben als Wechselwähler anzusehen sind. Und da ist sie vielleicht sogar ein Stück weit besser als mit den konservativen Wählern, mit denen sie sich ja etwas schwerer tut. Damit will man möglicherweise dann doch mit dem Programm dann locken, bei den Wählern, die Angela Merkel nicht zieht. Steuerentlastungen für mittlere und hohe Einkommen, damit will die Union ja die bürgerlichen Wähler dann gewinnen. Ist das glaubwürdig? Naja, es ist sicherlich auch fast sogar notwendig, dass man zumindest die Steuerfrage anspricht, denn das Problem ist, dass die CDU ja gesehen hat, dass ja manche Wähler zu den Liberalen abmarschiert sind. Und das kann sie auch sozusagen nicht zulassen. Ich glaube ja nicht an einem abgekarteten Spiel zwischen FDP und Unionsparteien, um dann die Mehrheit auf diese Weise zu bekommen, sondern jede Partei will die eigenen Wählerschichten möglichst optimal erfassen. Und das ist der Versuch. Im Übrigen ist das Programm, das Regierungsprogramm, ein nach allen Richtungen offenes Programm. Es gibt zwar eine eindeutige Wahlaussage zugunsten der FDP, aber es sind auch grüne Avancen drin, die auch mit den Grünen eine Zusammenarbeit ermöglichen und nicht zuletzt auch eine Fortsetzung der Großen Koalition. Diese Koalitionsfrage vertiefen wir gleich nochmal. Ich möchte nochmal bei der Steuerpolitik bleiben. Zur Einführung der Steuererleichterungen heißt es ja, man weiß nicht genau wann, aber es wird wohl kommen. Schlucken die Wähler das oder wird die Mehrheit sagen, das sind alles nur Wahlversprechen, nach der Wahl ist das sowieso alles vergessen und wir nehmen das so nicht hin? Ich denke, Sie haben recht, dass die meisten Wähler sagen, es kommt nach den Wahlen anders, als es vorher versprochen wurde. Nur umgekehrt hat Angela Merkel ja ein Trauma. Bei der letzten Wahl hatte sie ja, was ja noch nie ein Politiker gemacht hat oder eine Politikerin, vor einer Wahl gesagt, dass sie für die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte ist. Und 3 kamen ja dann sogar mit Zustimmung der SPD raus, obwohl ja das Ganze während des Wahlkampfes als Merkel-Steuer bezeichnet wurde. Und sie weiß eben, wenn sie als christdemokratische Politikerin zu sehr in den neoliberalen Instrumentenkasten greift, dass dann die Chancen der CDU als Volkspartei begrenzt sind, genügende Mehrheiten zu bekommen. Und deswegen hat sie gelernt aus den letzten Wahlen und deswegen macht sie auch diese Aussagen, die eben nicht etwa in die gleiche Richtung gehen wie beim letzten Mal. Also bestimmte Positionen, etwa Lockerung des Kündigungsschutzes oder anderes, finden sie gar nicht mehr, weil die CDU jetzt auch eher signalisiert, signalisiert, sie ist für die Sicherheit der Arbeitsplätze in der jetzigen Krisensituation. Das klingt aber so, als dürfte man sich gar nicht festlegen, weil man sonst sowieso die Versprechen nicht halten kann. Ja, das Problem ist natürlich, mal die Erfahrung zu zeigen, dass wer ehrlich in der Politik eine Analyse vornimmt und auch die tatsächliche wirtschaftliche und finanzielle Lage sagt, wird möglicherweise eher vom Wähler abgestraft als derjenige, der eine klare Analyse vornimmt. Und deswegen glaube ich, ist auch in diesem Programm, das ja verabschiedet wurde, werden eben nicht alle Zumutungen, die an die Wähler doch kommen müssen, auch angesichts der enormen Verschuldungspolitik, werden diese eben nicht klar benannt. Und entsprechend auch die Finanzierungsfrage nicht geklärt. Das ist genau der Punkt. Da sagt natürlich insbesondere die CSU, das wird sich lösen lassen, wenn der entsprechende Aufschwung kommt. Und das ist ja genau das, was übrigens die Wahlchancen der Union erhöht, weil die Union setzt ja auf die Sicherung der Arbeitsplätze und sie hat da eine höhere Kompetenz nach allen Umfragen. Übrigens auch ihre Fähigkeit, mit der Arbeitgeberseite zu kommunizieren, ist eine andere, nach Auffassung vieler Wähler, als die etwa der Sozialdemokraten. Und wenn sie das ausspielt, wird sie gute Chancen haben, die Wahlen zu gewinnen. Also die Wähler wollen im Moment eher Sicherheit und weniger Gerechtigkeitsdiskussionen. Sie haben die Koalitionsfrage schon angesprochen. Die Union hat sich festgelegt für die FDP. Die richtige Entscheidung, sich jetzt schon festzulegen? Ja, es war eine Entscheidung, die notwendig war, weil es das Drängen in der CDU eben enorm war. Aber wenn Sie es mal genau anschauen, ist da einerseits eine eindeutige Aussage drin, aber sie ist an einer Stelle vorgenommen und es ist auch keine Liebeserklärung an die FDP, die hier vorgenommen wird. Denn ich wiederhole, ich glaube, dass wenn die Zahlen so sind, dass es nicht so schwarz-gelb reicht, dass dann auch Merkel jederzeit mit anderen Koalitionsmöglichkeiten arbeiten kann. Merkel steht für jede Koalition prinzipiell, mit Ausnahme einer Koalition mit der Partei Die Linke. Und im Übrigen glaube ich persönlich, dass Merkel über eine Fortsetzung einer großen Koalition auch nicht völlig unglücklich wäre, weil sie natürlich genau weiß, dass auch in einer nächsten Legislaturperiode Zumutungen an die Wähler ausgesprochen werden müssen. Und da ist es leichter, man hat die SPD im Boot und damit auch die Gewerkschaften zumindest teilweise im Boot, als wenn man die größte Partei, zweitgrößte Partei nach der Union von den Wählerstimmen her, wenn man die in der Opposition hat. Jedenfalls, das dürfte jedenfalls auch ein Kalkül von Frau Merkel sein. Aber so wie sie eine große Koalition leitet und lenkt, so könnte sie auch die anderen genannten Koalitionen ohne weiteres machen.